Uli Christen, Marshal Matthew Shaolin Sandra und die Maßnahme, Teil 14. Mit der gleichen Zwangsläufigkeit, mit der der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt und eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, begegnet auch der Beamte den Anliegen seiner Standesgenossen mit schier unbegrenztem Wohlwollen. In die frühen Tage der Menschheitsentwicklung fühlt man sich zurückversetzt, in die Tage erster Tauschhändel, die Tage des »Du darfst einmal von meinem Eis lecken, wenn ich zweimal deine Puppe schlagen darf« oder des »Ich schleife deine Burg nicht, wenn du aufhörst, über meine Törtchen zu pinkeln«. Böse Zungen könnten nun behaupten, eine gewisse Infantilität sei eben Zugangsvoraussetzung für die Beamtenlaufbahn. Eine gesunde Naivität sei eben vonnöten, um den Amtsschimmel mühsam durch den Morast beschissenen Papierkrams pflügen zu lassen, der ohne den geregelten Gang des Nutztieres seine stoische Regelmäßigkeit und die Hinterlassenschaften seines durch die Anstrengung auf Hochtouren laufenden Stoffwechsels gar nicht entstanden wäre. Perpetuum mobile lassen sich erste Stimmen vernehmen, die dadurch nicht mehr kundtun als ihre berufliche Disposition, denn der Prozess verschlingt nur Energie, ohne welche zu liefern. Das Erdreich wird nicht gelockert und gedüngt, um Brot für die Welt zu schaffen oder eine Rose, eine Rose, eine Rose, sondern vielmehr eine Monokultur von weiteren Formularen, die kaum gesprossen schon wieder nach der Pflugschar schreien, jeden gesunden Menschenverstand in die Notaufnahme des nächsten Klinikums treibend, Sisyphos weg von allem Gebirge und Gehügel, an Bord des nächsten Seelenverkäufers, auf hohe See, und sei es nur als Mutje, nur weg, weg, weg. Nicht so der Beamte. Wie ein Kleinkind, das laufen lernt, mit höchster Konzentration das Füßchen vom Boden hebt, mühsam das Gleichgewicht hält oder auch nicht, um dann tollpatschig 10 Zentimeter weiter zu torkeln, noch nicht in der Lage, sich Dinge wie Marathon-Bestzeit oder Gesellschaftstänze auch nur im Entferntesten vorzustellen, setzt auch der Beamte Komma um Komma, füllt Vordruck um Vordruck, freut sich an dem Erfolg der kleinen Schritte, die er sich durch dumme Zwischenfragen nach dem Sinn der ganzen Prozedur nicht vermiesen lässt. Und wie sich die Insassen von Kindergärten zusammenrotten gegen die böse Welt erwachsener Fernsehverbote, frühes Schlafengehen und gesundes Gemüse, so sucht auch der Beamte Schulterschluss mit seinesgleichen, sucht er Koalition gegen die Übermacht, sucht er Nestwärme, schafft er sich seine Trutzburg aus Sand. In Folge dehnt und windet er die Dienstvorschriften, dass es jeder makremäßigtigen Hausfrau die vornehme Blässe des Neids auf die Wangen zaubert, reitet die Paragraphen gespornt und gegärtet, jenseits aller abgesteckten Parcours über Stock, Stein, Steilwand und Stratosphäre, Nimrod mitsamt seinem dunklen Tross in Angst und Schrecken versetzend. Im Fokus nur und ausschließlich die Belange seines Logenbruders im Orden zum Pensionsanspruch, blind für alles andere, für alle anderen, mit Ausnahme der eigenen Wenigkeit. Denn immer liegt dem behördlichen Arrangement ein Kuhhandel zugrunde. Ein Kuhhandel von geradezu indischer Sakrales, akademischer Raffinesse und agrarökonomischer Findigkeit. Eine Hand wäscht die andere und im Idealfall bleibt die einzelne nicht nur sauber, sondern geht gereinigt aus diesem Unterfangen hervor. So auch der Beamte oder vielmehr seine Weste. Eine porentiefe Säuberung des anachronistischen Kleidungsstücks aus dem goldenen Zeitalter der Dreiteiler ist nicht selten der Hauptbeweggrund für den Einzelnen, sich überhaupt auf das Geschäft einzulassen. Und nicht immer folgt diese Bewegung den freien Willen. Doch wenn man sich dann geeinigt hat, wenn die Gefronten geklärt, die Murmeln und Muscheln gezählt, die Bearbeitungsprozeduren geändert sind, bleibt die Herausforderung, den soeben begangenen Akt der Willkür, als das genaue Gegenteil zu deklarieren, als Entscheidung, die anders gar nicht getroffen hätte werden können. Gemeinnutz geht vor Eigennutz, ist ein beliebtes, weil beliebiges Argument. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Gemeinheit geht vor Eigenheit. Gemeinsinn geht vor Eigensinn, wenn auch in dem uns vorliegenden Fall der Eigensinn des Marshalls mühsam mit Gemeinnutz begründet werden musste. Der mit dem Fall betraute Beamte, angespornt durch das unauffällige Verschwindenlassen mehrerer, auf allzu kreative Nutzung nicht vorhandenen Parkraums zurückzuführender Bußgeldbescheide, was soweit nicht weiter schlimm, durch Lokation vor der Wohnung der Geliebten und einer Ehefrau in der Buchungsabteilung der zuständigen Behörde aber zusehends kompliziert war, argumentierte folgendermaßen. Ein Polizeibeamter, der Schießübungen durchführt, verbessert seine Fachkompetenz, verbessert infolgedessen die Schlagkraft des gesamten Polizeiapparates. Dies sei, da könne es keinen Zweifel geben, von gesteigertem öffentlichem Interesse. Banal und kleinlich hingegen die Beschwerden der Anrainer, Beschwerden betreffs Bralauer Bohnen zum Barbecue, betreffs nächtelanger Detonationsgeräusche, betreffs Querschläger, die surrend die Luft durchschnitten, die Luft, den Jägerzaun, den Rasen, das Tiergesträuch, den Sandkasten des Nachwuchses und es sei nur eine Frage der Zeit bis. Man wage gar nicht, sich diese Möglichkeiten auszudenken. Nun, auch dem Beamten wurde mulmig bei dem Gedanken. Er wägte schon eine unschöne Scheidung ab gegen einen Prozess wegen Beihilfe zur fahrlässigen Tötung und änderte dann kurzerhand die Bebauungsrichtlinien für die in Frage kommende Schrebergartenkolonie. So wuchsen die Mauern in die Höhe. Zu vier Seiten des Matthewschen Anwesens, schallmindernd, kugelsicher, mehr als zwei Stockwerke hoch. Verlor der Marshall doch schon mal nach Einbruch der Dunkelheit, infolge bewusstseinsgetrübter Orientierungslosigkeit, jedwedes Gefühl für horizontal und vertikal und ballerte zielungeachtet in den bewölkten Nachthimmel. Nunmehr kann er nur noch in das ihm verbleibende Quadrat ballern. Der ihm zu Ehren errichtete antiballistische Schutzwall sperrt tags die Sonne genauso weitestgehend aus wie nachts den Mond und die Sterne, lässt ihm nur einen Cabriolet-Bunker als persönlichen Freiraum. Einen Bunker, der allen Berufstraditionen zum Trotz den Beschuss nicht aus, sondern einsperrt. Ausgesperrt werden, und so empfindet der Marshall das Bauwerk durchaus als persönliche Bereicherung, alle Geräusche, die gekoppelt sind an das Betreiben parzellierter Kleinplantagen, nachbarlichen Klatsch und Tratsch, nicht nur über den Gartenzaun, sondern auch mal über ein, zwei angrenzende Nachbargrundstücke hinweg. Intime Details oder, was viel wahrscheinlicher der Fall ist, Mutmaßungen bezüglich selbiger Absendeinhabitanten der Kolonie betreffend, werden so rationell überflüssige Wege einsparend, gleich in einem Aufwasch flächendeckend beschallt. Den Marshall interessiert das nicht. Der Marshall will das nicht. Der Marshall ist froh, dass er das los ist. Kötergekläffe desselbigen gleichen, ebenso wie öde Grillpartys, plarrender, mitteilungsbedürftiger Nachwuchs oder die akustisch nicht zurückhaltendere Herstellung desselben. Da verzichtet er gerne auf die Sonne. Die braucht er nicht in seinem Garten. Die liebevoll gehegten Gemüsebeete der Tante hatten sich schon bald nach deren Ableben in einen Dschungel aus wildwucherndem Unkraut verwandelt. Was scherte es den Marshall, wenn nun die Nachtschattengewächse die Vegetation bestimmten, wenn die Brennnesseln dominierten? Was er braucht, ist sein Grill, XXL natürlich, Spezialanfertigung von einem safe-knackenden Metallfacharbeiter eigens für ihn hergestellt. Seinen Kühlschrank, klein aber voll, seinen Fernseher mit DVD-Rekorder, seine Laube, um den ganzen Krempel unterzustellen. Wegsperren ist ja nicht mehr nötig. Der Birnbaum zum Urinieren, aus verständlichen Gründen erscheint ihm der Weg zur Gemeinschaftstoilette im Clubhaus als unangebracht beschwerlich und seine Hollywood-Schaukel. Und auf der sitzt er jetzt, breitbeinig, die gesicherte Waffe auf einem Knie, die erste Bierdose auf dem anderen. Denn bevor sie als Zielobjekt herhalten kann, muss sie im Vorfeld fachgerecht gelehrt werden. Der Marshall bewältigt dies in 3 tiefen Zügen. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Das Freilufttraining hat erst vor wenigen Wochen wieder begonnen. Später in der Saison wird man die Leistung strenger bewerten müssen, werden Ergebnisse gefragt sein. Übungsergebnisse, überzeugende Übungsergebnisse. Der Marshall legt die Waffe vorsichtig neben sich auf das ausgeblichene Sitzpolster der Hollywood-Schaukel. Er wuchtet sich in die Höhe, durchmisst seinen Garten diagonal auf ausgetretenen, wenn auch unbefestigten Pfaden, stellt die leere Dose ab auf dem Baumstumpf, den der Orkan Annegret übrig gelassen hat, vom ganzen Stolz seiner Erbtante, einem Walnussbaum, hält, da er am Weg liegt und es früher oder später unvermeidlich ist, eine kurze Ratzt am trotz kreisrunder Übersäuerung des Erdreichs rund um dem Stang, noch nicht sichtlich in Mitleidenschaft gezogenen Birnbaum, kehrt dann zurück zu seinem labilen Sitzmöbel, öffnet das nächste Bier, legt die erste DVD aus Beweismittelbeständen in den Rekorder, stellt nach kurzem Zusehen angewidert grunzend den Ton ab, entsichert die Waffe und schießt auf die Bierdose. Trifft beinahe, aber knapp vorbei, ist auch daneben. Jedoch, die Trainingssaison hat erst begonnen. Und welchen Sinn würde das Trainieren machen, wenn eine Steigerung nicht mehr möglich wäre? Fazit, nicht schlecht und auch nicht gut, ausbaufähig. Die nächste Kugel zerfetzt das Zielobjekt abschließend. Gutes Timing, da die Ablösung gerade leer wird. Ein letzter Schluck, Changing of the Targets, und so weiter und so fort. Irgendwann wird sich der Marshall entscheiden müssen, welches der beiden Zielobjekte Illusion ist und welches Realität. Aber dabei handelt es sich lediglich um eine kurze Steigerung des Schwierigkeitsgrades. Bei 3 zur Auswahl stehenden wählt er dann wieder einfach die Mitte, wenn die Kondition ausreicht, wenn er diesen Punkt erreicht, wenn ihm die Augen nicht vorher zufallen.